euer Ernst, oder? 29 Folgen und ihr seid immer noch dabei. Unglaublich, weiß auch nicht. Oder? Was ist los mit euch? Hier ist der Museumbug, der lauschigste Museumspodcast. Und natürlich wissen wir, warum ihr noch dabei seid, weil ihr wollt uns hören. Den Matthias. Und den Jörg. Und die Martha. Und wir waren wieder mal für euch in einem wunderbaren Berliner Museum, in einem Tempel, muss ich sagen, der Kunst. Aber vorher müssen wir noch irgendwie so die ganzen anderen Drumherum-Schnickschnack-Sachen klären, oder? Drumherum-Schnickschnack-Sachen. Ja, das sagst du einfach so despektierlich. Du mit deinen... Ja, ich weiß ja nicht, wen das interessiert. Goldenen Fingernägeln. Oder ja, ist das, das Gold? Ist noch von Silvester. Ja. Ja, komm. Ach nee, erstmal müssen wir anstoßen. Apropos Silvester. Eins nach dem anderen. Also Prost Neues. Prost. Auf das neue Jahr, genau. Leute. Oder wann auch immer ihr das hier hört. Also, was gibt's Neues, Matthias? nicht so viel tatsächlich, weil es war ja zwischen den Jahren und alles ruhig und entspannt. Und ich habe es voll übertrieben, deswegen klinge ich auch so, wie ich klinge. Weiß ja? Ich ja nicht, ob ich finde, hast du einen Kater? Komisch. Du hast einen Kater gerade noch? Nee, so ein schnurrend wie immer. Ja. Wie ein Kätzchen. Hallo. Ja, genau. Nee, nicht so wirklich viel. Ich vielleicht, das werde ich demnächst sein. Ich darf wieder andere Podcasts auch zum Thema Museum produzieren. Da gibt es demnächst was wieder zum Hören. Fremd? Wie was? Da kannst du aber jetzt noch nicht drüber reden, oder du was? Jetzt hier. Doch, das, ich kann das erzählen, weil ich das schon mal gemacht habe, das ist ja auch kein Geheimnis. So. Und zwar für die MFG, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Mit freundlichen Wer kennt sie nicht? Mit freundlichen, ja, stimmt. Genau. ich und die Fantastischen Vier, wir haben uns kurz zusammengesetzt. Nee, Quatsch. Nee, genau, die fördern unter anderem Digitalisierung und Weiterentwicklungsprojekte in Museen. Mhm. Und da gab es Museen im Wandel, das ist ein Förderprogramm davon. Und das gab es schon mal, Museen im Wandel 2. Und da durfte ich schon mal mit Leuten sprechen. Und jetzt habe ich das Ganze noch mit den Leuten von Museen im Wandel 1 gemacht. Und die Folgen werden jetzt... Ich weiß noch nicht wann, aber dann erscheinen. Deswegen, ich kann schon drüber sprechen, weil das alles schon durch ist, aber könnt ihr euch dann auch anhören. Das verlinken wir dann in den Shownotes der nächsten Folge. Oder nee, nachträglich. Oder diese. Irgendwie werden wir es verlinken oder auf Twitter posten und auf den zigtausend Milliarden anderen Social Media Kanälen. Wir drucken Plakate und plakatieren die Stadt voll, oder? Yes, genau. Mindestens. Aber auf jeden Fall schöne Grüße ans Mudo. Ja, richtig aus. Nein, das ist nur ganz kurz dazu, weil das ist wirklich ganz spannend. Ich darf da halt mit Leuten aus anderen Museen sprechen, unterschiedlich großen, und die erzählen halt, wie sie diese Digitalisierungsprojekte umgesetzt haben, was das für Projekte waren, wie die sich gewandelt haben, welchen Einfluss vielleicht auch Corona darauf hatte und so weiter und so fort. Das ist echt ganz schöne, spannende, kurze Folge. Mhm. Okay. Klingt cool. Ja. Nicht so labermäßig wie bei uns. Labermäßig? Ja, laber. Ach so, Labarabara. Ja, nee, bei mir ist auch nichts. Ich habe schöne Weihnachtsgeschenke bekommen. Zwei Bücher habe ich geschenkt bekommen und einen Füller. Und kannst du jetzt deine Memoiren schreiben oder was? Entweder das oder irgendwie direkt in die Schultüte oder so. Genau. Das klingt ein bisschen nach Einschulung, ja. Ja, genau. Und genau, bald mache ich auch mein Seepferdchenabzeichen. Wir haben überlegt, warum eigentlich Seepferdchen? Habt ihr mal gesehen, wie Seepferdchen schwimmen? Versuch mal so zu schwimmen wie ein Seepferdchen. Aufrecht. Da gehst du auf jeden Fall unter. Ja. Und die sind so passiv. Es sollte eher irgendwie so Pinguin heißen, oder? Bei Seepferdchen tragen die Männer die Eier aus. Ja, deswegen heißt das Eier Pferdchen, Seepferdchenabzeichen, oder was? Ich weiß es nicht. Bei den Kängurus ja auch. Aber ich wollte euch noch fragen, oder Martha, möchtest du noch was außer Seepferdchen über dein eigenes Museumsleben erzählen, was in der letzten Zeit passiert ist. Fällt dir noch was ein? Nee. Ansonsten wollte ich euch nochmal fragen. Jetzt, also so, Museumsleben. Ja, was? Du hast ein Museumsleben oder nicht? Ja. Okay. Hast du nicht? Hab doch, hast du doch. Ja, klar. Also ich. Habe ich ein Museumsleben? Ja, doch. Also ich bin da ja täglich eigentlich mit konfrontiert mit deinem Museumsleben. genau, wir hatten ja jetzt neulich 2021, ne? Neulich. Ja, und vielleicht nochmal irgendwie kurz sagen, also wir haben, ich glaube, 7 ganz fantastische Folgen produziert. Hinterher habe ich mich so gefragt, 7 ist auch ein bisschen wenig, ne? Aber wenn man mal in die Folgen reinhört, ich meine, die sind natürlich qualitativ äußerst hochwertig. Und die sind auch extra lang. Ja, die sind auch extra lang. Und dick. Genau. Alle Qualitäten vereint. Also ich wollte uns eigentlich nochmal so kollektiv so ein bisschen auf die Schultern klopfen. Finde ich, haben wir ist wieder ein sehr guter Museum Backjahrgang geworden, finde ich. Ja. Ja, Prost. Und, ja, genau, Prost. Auf ein 2021. Ja. Hm. Hä, 22? Ach so, ja, ja, stimmt, aber, ja, klar. Ja. Das Beste an den nächsten Folgen sind die Folgen vom letzten Jahr. Mhm. Das ist meine Meinung. Genau. Und im nächsten Jahr, also jetzt in dem Jahr, in dem wir uns jetzt befinden, also 2022 oder je nachdem, wann ihr das hört, da hatten wir uns ja überlegt, wir wollten auch mal so ein bisschen jenseits von Berlin uns aufhalten, ne? Und vielleicht ab und zu auch mal irgendwo in ein Museum fahren, was sich nicht innerhalb dieser Stadtgrenzen befindet. Und kann man vielleicht schon mal sagen, wir befinden uns da schon mal auf einem ganz guten Planungsweg, ne? Mhm. Aber davon müssen wir jetzt auch nicht, das wird dann eine Überraschung. Ich sag mal so, es könnte auch euer Museum sein. Ja, dann stehen wir auf einmal bei euch in der Stadt vor der Haustür und dann geht's los. Museumskäfer, die kommen überall hin. Ja, obwohl wir jetzt ja auch wieder gelernt haben, durch die zahlreichen Einsendungen, die wir bekommen haben, dass es ja nicht nur Museumsmenschen sind, die uns hören. Es gibt ja auch tatsächlich noch ein paar Museumshasser. Weniger, genau. Ja, genau. Ja, Museumskritiker, Museumsverweigerer. Sagt man Kritiker. Verweigerer. Okay. Leugner. Museumsleugner. Ja, die gibt's auch. Ja, wollte ich nur gesagt haben. Also, wir sind nicht nur für die Community, sondern auch für alle anderen. Wir sind für alle, die irgendwie Museen mögen oder mögen wollen oder eben auch nicht. Gut. So. Das war das Vorgespräch. Gibt es noch eine Anmerkung zum Computerspielemuseum aus der letzten Folge? Ja. Ja? Ich habe eine gelesen. Hä? Was? Mehr kann ich nicht sagen dazu. Du hast eine gelesen? Vergessen. Auf der Website stand was. Kann jemand mal Live-Research machen? Live-Research? Ach so, den Kommentar. Ja. Ach so. Soll ich mal kurz gucken? Ja, Martha macht Live-Research hier. So schnell. Währenddessen kann ich vielleicht noch sagen, dass ich mir aufgrund des der letzten Folge ein neues Computerspiel gekauft habe, nämlich The Flame in the Flood heißt das. Man fährt so mit, man steuert so eine junge Frau, die in so einer dystopischen Nachkatastrophenwelt lebt, steuert man so durch die Gegend und man muss schauen, dass die überlebt. Man muss dann so Flitzebogen bauen, Essen kochen, immer schön gucken, dass sie schlafen geht, Bären erlegen und sowas alles. Ja. Mir fällt noch ein Kommentar kam nämlich auch von unserer lieben Freundin Elisabeth. Das ist der, glaube ich. Der kam auch nochmal direkt zu mir. Martha, lies euch vor. Tolle neue Folge, liebe Museumskäfer. Ihr hattet mich bereits mit dem Intro. Und schön, dass es eine Nachfrage zu Museums for Future gab. Ja, es gibt seit ein paar Monaten auch Museums for Future Germany, für alle, die es nicht schon in den Shownotes gesehen haben. Hier nochmal. Also hier ist der Link. Die sympathischen, enorm engagierten Leute dort freuen sich übrigens sehr über Zuwachs und Austausch. Mhm, seht ihr? Also wenn ihr Zuwachs, auch sollen die Kinder zeugen oder was? Das wird ein bisschen knapp mit dem Schutz vom Klimawandel, aber egal. Ja, davon abgesehen, ihr seht also auch, wenn ihr Kommentare schreibt auf museumbug.net, dann werdet ihr im Zweifelsfall hier auch genannt und erreicht ein unglaublich großes Publikum mit euren Botschaften. Ja, das stimmt. Also wenn ihr berühmt werden wollt, dann Kommentare. Sehr richtig. Ja. Gut, aber jetzt wären wir ja quasi, also habt ihr noch was zum Computerspielemuseum beizutragen? Wollt ihr noch irgendwie, ist euch noch was aufgefallen? Nein. Nö. Nee. Wir haben ganz viel Computerspiele gespielt im zwischen den Jahren. Ja. Ja. Mario Kart Deluxe. Auf der Switch. Auf der Switch. Ja. Und du hast selbst auch mitgespielt. Ja, und ich war gar nicht so schlecht. Ich wurde nicht mit Bananen beworfen nur, sondern auch mit Schildkröten. Das war meine Lieblingsaussage in der letzten Folge von dir. Ja, das weiß ich. Seitdem reitest du immer drauf rum. Ja. Ich hatte dir sogar noch, als du dann krank warst, das wusste ich nicht, hatte ich dir noch ein paar Bananen auf den Schreibtisch gelegt, aber die konntest du dann nicht essen. Und dann? Ja, habe ich sie wieder mitgenommen. Ach so, ja. Das Romantischste, was ich je gehört habe. Ich habe sie dir hingelegt und habe sie wieder mitgenommen. Ja. Okay, also. Gut, los. Haben wir das auch geklärt. Gehen wir jetzt endlich hier in den Tempel der Kunst? Der Tempel der Kunst. Wo waren wir denn eigentlich? In der neuen Nationalgalerie. Oh, das hier. Darf ich mal eine Highlight-Folge. Ich mal was da anmerken zu diesen ganzen Titeln? Ich stand ja davor, ne? Wie, wovor? Ja, vor dem Museum, hab auf euch gewartet. Ja. Und dann habe ich gedacht so, weil ihr nicht da wart, weil ihr nicht kamt, habe ich gedacht, es gibt auch noch die alte Nationalgalerie. Und dann gibt es noch die Gemäldegalerie. Habe ich mich vielleicht vertan? Mhm. Also es ist doch alles ein bisschen verwirrend, oder? Das stimmt. Kannst du abwarten, wenn die jetzt dann noch das Museum der Moderne da dran hochziehen. Was ja auch vielleicht noch gar nicht so heißt. Vielleicht heißt es auch irgendwas mit Galerie. Die moderne Galerie. Ja, die neueste. Die neueste nationale Galerie. Ja gut, aber ich meine, worüber reden wir jetzt überhaupt? Also die neue Nationalgalerie, was ist denn das für ein Ding? Wo ist sie überhaupt zu finden? Also, wir sind in Berlin. In Berlin am Kulturforum, davon habt ihr auch schon mal gehört. Nee, ich nicht. Ja doch, ich war schon da, aber vielleicht einige unserer HörerInnen nicht. Ja, also. Hinterm Potsdamer Platz ist das eigentlich. Potsdamer Platz und dann da so zwischen Philharmonie und diesem Ufer da. Also wenn ihr am Potsdamer Platz seid und ihr wollt eigentlich zum Deutschen Technikmuseum und biegt dann falsch ab, dann kommt ihr am Kulturforum raus. Hervorragende Ortsbeschreibung. Ja, sehr gut. Und wir waren da ja auch schon mal, ne, am Kulturforum, wenn ihr euch erinnert, im Kunstgewerbemuseum. Da haben wir schon über das Kulturforum, also über dieses Areal dort, ne, weil das ist ja so ein Areal mit mehreren Museen, da haben wir in der Folge ja schon ziemlich drüber abgekotzt, kann man sagen. Können wir jetzt wieder machen, wenn ihr wollt. Ja, sollten müssen wir nicht, oder? Schön, dass wir uns einig sind. Naja. Wir haben doch Jörgs neue... Was? Jörgs neue Positive Thinking Welle, ja? Mhm. Die müssen wir jetzt auch mal ein bisschen hier in den Podcast reinschwappen. Ja. Haben wir doch gehört, wir sollen positiv die Dinge ansprechen. Ja, immer positiv. Es ist doch schön, dass so viel Platz für Kultur. Ja, stimmt, das ist weiträumig. Weiträumig und großzügig, Luft, haben wir gesagt. Großzügig, ja, und ganz klare Formen auch, oder? Mhm. Also ich meine so. Ich würde es mal vielleicht so ausdrücken. Bei Amazon würde stehen, Leute, die das Kulturforum schon nicht mochten, mögen auch nicht den Vorplatz der Nationalgalerie. Ach nö, ach komm. Also, sag nichts gegen die neue Nationalgalerie, das ist von dem Architekturgott höchstpersönlich entworfen, also da darf man jetzt nicht. Ja, aber dem einen gefiel es nicht, ich fand's mies. Ja. Also, die neue Nationalgalerie, die ist da, ich beschreibe nochmal kurz. Also die ist an diesem Areal, was Kulturforum heißt, das ist das Kulturgewerbemuseum, das ist die Gemäldegalerie, da ist die Philharmonie, da ist die Staatsbibliothek, da sind ganz viele Sachen und da ist auch die neue Nationalgalerie und das ist so ein Glas-Stahl-Kubus-Würfel, von Ludwig Mies van der Rohe. Mhm. Kleines Zeichen, Bauhaus. Ein Gott. Bauhausgott. Einer der vielen Bauhausgötter. Und das hat er da in den 60er Jahren, hat er das hingebaut für die Stadt Berlin, damit dort die Sammlung der Moderne, oder heißt sie so? Also der modernen Kunst. Nationalgalerie, oder? Stimmt, also, die Sammlung heißt National, ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall, dass da moderne Kunst drin gezeigt werden soll. Genau, und genau, das Ding steht da irgendwie und ist halt eigentlich, wenn man die ganzen anderen Häuser da irgendwie sieht, ziemlich was Besonderes, ne? Weil es gibt halt irgendwie ein großes, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter es ist, es gibt halt ein großes, quadratisches Dach aus Stahl und die Wände, wenn man so will, die vier Wände sind, das ist alles Glas. Mhm. Die sind so ein bisschen rein, also nach hinten versetzt, sodass man so eine quasi außenrum so ein Dach hat, unter das man sich auch stellen kann. Ja. Und der, also das, was man immer liest, was vor allem betont wird, ist diese Leichtigkeit dieses Baus, die vor allem dadurch entsteht, dass die Säulen, die das Dach tragen, quasi nicht an den Ecken sind, sondern in die Mitte der Seiten versetzt, sodass es sieht, als ob das aussieht, als ob das Dach über dieser Glaskonstruktion schwebt. Mhm. Ja. Und man muss sich auch vorstellen, dass das ist auf so einem hohen Sockel gebaut. Ich dachte auf einem hohen Ross. Ja, genau, so ist es doch. Man muss so die Treppen so hochschreiten. Ja. Und dann hat man diesen super cleanen Sockel, der bereinigt wurde, Da darf man jetzt nicht mehr mit dem Skateboard rumfahren. Nee, das ist so verboten, das stimmt, das darf man nicht. Darum, ja. Können wir ganz kurz darüber sprechen? Ja, da können wir gerne drüber reden. Also, wenn man schon so ein geiles Gebäude hat, ja, und wenn man da so eine geile Werbung hat, ja, jeder Skater filmt sich mindestens einmal am Tag, stellt das Ding auf alle Social Media Kanäle und im Hintergrund ist die geile Bau von der Nationalgalerie. Ja. Eine bessere Werbung kann man doch gar nicht haben. Ja, definitiv. Ich verstehe das auch nicht. Ne? Ich habe da auch immer direkt dran denken müssen, wir nehmen ja öfter mal im Combrink auf und da ist ja auch, da, im Vorplatz vom Combrink, ne, da ist ja auch so eine neu geteerte, so ein Platz, ne, der Adelieblin-Platz. Und da skaten halt auch immer ganz viele und die haben halt, die sind auch immer ausgestattet mit den professionellsten Kamera-Equipment. Mhm. Nur aufgrund dessen, weil man, wenn man da die Straße weiter lang guckt, da irgendwie so ein perfekt, am Ende der Straße, am Horizont sozusagen, perfekt den Fernsehturm drin stehen hat, ne? Und beim Kulturforum, beziehungsweise bei der neuen Nationalgalerie, hast du halt genau so eine Szene. Also da hast du irgendwie den Potsdamer Platz im Hintergrund, irgendwie mit den ganzen Türmen und so. So gut für, also es ist im besten Sinne, oh Gott, ich weiß, sage ich das wirklich, Instagrammable. Wenn der das sagte, ja, das stimmt. Wenn aber ich das nein, sagen. Aber es ist auch so schön, dass man so eine Community wie, so eine Skating-Community an so einen Ort, mit so einem Ort verbindet, der eben so was ganz anderes eigentlich, ja. Ganz andere Klientel, sag ich mal, ja. anspricht. Und das ist doch gerade genau, also das ist doch, das, sowas will man doch eigentlich. Vor allem, wenn man also auch unseren Besuch da nochmal in so einen Kontext stellt, weil die Nationalgalerie irgendwie in den ersten 60ern war zu jetzt ganz, ganz, ganz lange. Seit 2005. Genau, also irgendwie 6, 7 Jahre jetzt quasi dicht. Ja. Um sie wieder flott zu machen. So. Und anscheinend gab es so einen FAZ-Artikel zu diesem Geskater halt auch, dass das anscheinend schon früher schon mal verboten war. Anscheinend hat man sogar Sand dahin gekippt, damit die mit den Reifen da nicht fahren konnten. Und jetzt sind wir aber ja viel weiter. So, und jetzt wird das ganze Ding über 6, 7 Jahre wieder flott gemacht und alles Mögliche. Und man weiß ja, das gehört zu den SMB, das muss man auch mal sagen, preußischer Kulturbesitz und der ganze Krempel. Staatliche Museen genau. in Berlin. Und die, danke, und die hat, man erkennt ja, man, also die sind sich ja auch zum Beispiel der Probleme dieses ganzen Kulturforums, sind die sich ja bewusst, dass das so ein Unort ist, dass das irgendwie man sich da nicht aufhalten Warum will. Warum machen die denn nicht eigentlich einen Skatepark? Genau, so ja. alles Mögliche. Und jetzt machen sie die Bude da wieder auf mit Riesenbuhai und endlich in so viele Jahre dieses Wahrzeichen wieder offen und kriegen es aber nicht hin, diesen Twist zu machen und sagen, okay, jetzt machen wir was anders als damals. Jetzt machen wir es neu, jetzt machen wir es zugänglich, jetzt machen wir es so für die Skater und so weiter. Stattdessen beschweren sie sich halt, dass die Reifen, die machen so laut klack klack, wenn man da draußen fährt. Ach, das ist die Begründung. Das ist die eine Begründung, ja, das Geräusch ist laut, man hört das drin. So und zum anderen halt unten also das Material außen, der Stein nutzt sich ab. Wo man denkt, ja Leute, ihr habt das Ding gerade in Gang gesetzt, dann überlegt euch halt vorher, was ihr da für ein Material macht, damit die Leute da fahren können. Und so, oder macht halt außen, macht halt gescheite Fenster rein, damit man das Geklacke drin nicht hört, wenn euch das stört. Stattdessen verbietet man den Leuten halt einfach, das zu machen. Der so ein Käse. Stein nutzt sich ab. Ja, ne. Das ist echt so. Ja, erstmal. Also an deinen Haaren herbeigezogen. Ja, ich. Es ist halt einfach irgendwie. Also ich hatte genau die gleiche Story, gab es in Köln mit der Philharmonie, aber da war das eben, weil es auf dem Dach der Philharmonie war und da hat man echt in den Konzerten das alles gehört, wo ich auch dachte so, dass sie das nicht besser bauen können, okay. Und dann haben sie es während der Konzerte durften die dann nicht skaten und an anderen Zeiten durften sie dann skaten. Okay. Weißt du? Also es ist auf jeden Fall schon mal. Entschuldigung, auf jeden Fall schon mal kein Ruhmesblatt, mit dem sich da der preußische Kulturbesitz irgendwie, was macht man mit dem Ruhmesblatt nochmal? Ich finde das einfach so. An die Wand hängen. Nee, ja, es ist kein Ruhmesblatt für ein, Ich wollte nur sagen, es ist halt die. Aufgeklebt hat. Sammelbildchen. Rangeteckt hat. Genau, es wäre halt, um es mal einfach zu sagen, es wäre so leicht, einmal cool zu sein. Ja, ich habe auch gedacht, so ist es geschenkt. Sie nicht mal es cool. ist geschenkt, so einfach. Ja. Und das anzunehmen. Und es ist halt wirklich schade. Und es gibt eine Petition auch bei change.org dazu. Ich weiß gar nicht, ob die noch läuft, ob ich schon durch ist, keine Ahnung. Ich denke, wir werden die auch verlinken, würde ich mal sagen. macht euch euer eigenes Bild davon, lest das durch. Und wenn euch das interessiert, unterzeichnet. Ja, da soll mal hier der Klaus Lederer, Kultursenator Berlins, hat er eigentlich keine Checkung drin, ne? Sondern da müsste man dann schon mit der Claudia Roth, glaube ich, drüber sprechen. Ja, Claudia, wenn du das hörst, mach das mal klar, dass die Leute da wieder vernünftig skaten können. Verdammt! Ja. Ja. Ist auch eine Kunst. Egal, aber jetzt waren wir ja die ganze Zeit sozusagen vorm Kulturforum. Vor der neuen Nationalgalerie, wollte ich sagen. Ich finde es ja auch total, eigentlich finde ich so ein bisschen japanisch, dieser Bau. Ja. Weißt du, so. Der war so, ja mal gedacht als Verwaltungsgebäude für Bacardi in Santiago de Cuba. Bacardi? Ich dachte, das sollte eine Bibliothek werden. Nee, das hatte Mies van der Rohe, hat das irgendwie für Bacardi mal. Naja, auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, dass im Grunde die Ausstellungsräume sind unter diesem Glasbau. Unterirdisch. Ja. Auf diese, oben also, und unten. Ja, oben auch. So ist so eine große Ausstellungshalle, aber die Gemälde, die sind alle. Dauerausstellung. Die Dauerausstellung, die ist unten. Ja. Das heißt, man kommt rein, hat auch so schöne Mies van der Rohe Lounge-Sessel schon da. Barcelona-Chair. Dazu noch, du sagst, als wir ankamen, es war so 15:30, es war noch hell draußen. Mm. So, das muss man vielleicht erstmal sagen, weil das ist schon ganz nett. Man kommt da so an, mit dem Fahrrad waren wir da, kann man auch halten. Jetzt sind wir irgendwie rein und man läuft dann rum halten. Und dann wundert man sich aber erstmal, wo muss kommt man der hin? Der Concierge schon holt das Fahrrad. Ja. Stellt es ab. Möchten Sie Ihr Skateboard abgeben? naja, und dann waren wir aber oben drin und haben erstmal geguckt, wo müssen wir eigentlich hin? Und dann wurden wir direkt unter die Erde verfrachtet sozusagen. Mm. Und dann ist da wieder auch, ist alles so groß und klar und hohe Wände und denkt klare man Linien. Ja, klar ist dann eigentlich gar nichts. Genau. Dann wollten wir irgendwie. Erstmal ist es schön alles. Es ist schön und übersichtlich und halt, es hat so eine, aber klar meine ich mit so Cleanheit. Ja, ja. Es ist so eine Klarheit. Eckig. Aber klar ist eben nicht, wo man hin muss, das stimmt schon. Also wir wurden dann halt nach unten geschickt, eine Garderobe und dann waren da mehrere Eingänge, eigentlich in allen Himmelsrichtungen war irgendein Eingang. Und dann haben wir gedacht, okay, versuchen wir den mal. Und dann war die nette Frau am Eingang, die Kartenableserin. Die war aber auch wirklich super freundlich. Ne? Ja. Die hat uns irgendwie erstmal so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Ja, so die Hand erstmal irgendwie ganz viele Sachen erzählt. Die Architektur von Mies van der Rohe macht das nicht immer so einfach, ja. Ja. Den Kuratoren und den Besucherbetreuern. Ja. So hat sie es gesagt, genau. Das war sehr charmant. Ja, und das haben wir dann auch gemerkt, weil als wir dann in dem ersten Raum standen, wussten wir auch nicht, gehen wir jetzt nach rechts oder gehen wir nach links oder gehen wir geradeaus oder. Bis wir erstmal im ersten Raum dann auch waren, also. Ja, ja. Ich meine, die Garderobe haben wir gefunden. Von da haben wir auch irgendwie gemerkt, okay, es gibt verschiedene Ausstellungsbereiche, Sonderausstellung, Dauerausstellung und so weiter. Da haben wir dann auch irgendwie reingefunden, aber selbst dann war nicht so ganz klar, geradeaus, links, rechts, Mitte, wo geht's denn jetzt hier lang? Es gab Schilder mit Tour, also hier geht die Tour lang, aber ich habe das dann hab ich auch dann irgendwann mal auch nicht verloren. Mehr. Ja, das habe ich auch irgendwann nicht mehr gesehen. Ja, ich habe mich das gefragt, also wir können ja gleich mal auf die Dauerstellung selbst zu sprechen kommen, auf die Inhalte, aber nochmal, also was so diese Führung, also die Besucherinnenführung anbelangt, oder das Architektonische. Wegeführung, genau, Entschuldigung. Da habe ich mich so gefragt, ich glaube, dass die Ausstellung, die so am allerklarsten war, in der wir bisher waren, war vielleicht die in der Deutschen Kinemathek. Weil das war ja so einfach so ein Schlauch. Man konnte nicht rechts und links irgendwie, ist immer die ganze Zeit. Bitte? IKEA. Ja, wie beim IKEA, ja. Genau. Nur, dass es beim IKEA dann auch noch so Schleichwege gibt, die gibt es bei der Kinemathek aber auch nicht. Da musst und, du doch als ja, genau. Okay, es gibt kein Entkommen. Und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, warum das in der Nationalgalerie nicht möglich ist, da so einen Schlauch zu etablieren. Wieso geht das nicht? Wieso kann man das nicht so bauen, dass man irgendwie. Das ist ein großes Ding ist halt. Du meinst so in so Schleifen, also in so Meandern oder so. Zum Beispiel, da wird es ja wahrscheinlich. Oder in einer Spirale. In Spirale, was auch immer, was einem da Schönes irgendwie einfällt. Aber das habe ich mich gefragt, warum das nicht möglich ist, da irgendwie so, auch wenn es jetzt ein bisschen despektierlich klingt, aber halt so einen Schlauch da reinzubauen, damit man jetzt nicht, weil das hat das Problem in Anführungszeichen hatten wir ja öfter mal, dass wir irgendwie jetzt nicht wussten, wo wir weitergehen sollten. Ne? Vor allem, es bestärkt ja dieses klassische Museumsproblem, gerade bei großen Museen, dass man Angst hat, was zu verpassen. Ich war im ersten Raum drin, hatte schon Angst, ich habe drei Räume bestimmt verpasst. Ich bin schon falsch abgebogen eigentlich. Und so ist es da auch die ganze Zeit. Man läuft dann so nach links, grast da alle Räume ab, geht nach rechts und merkt, oh nee, da geht die Tour gar nicht lang. Ich gehe doch nochmal zurück und am Ende steht man im Shop und denkt sich, ich habe zwei Räume verpasst. Ja, also das, ich hatte mich am Ende gedacht, ob vielleicht das Konzept war, dass man alles von der anderen Seite, also von hinten rum, sozusagen von Zweiten Weltkrieg aus nach rückwärts chronologisch gehend betrachten. Ja, aber da sind wir falsch abgebogen. Nee, aber da war doch ein Schild Tour in Richtung hier Munk. Munk, ja. Edward. Munch. Und das war ja Jahrhundertwende. Ja. Und dann gab's den Shop. Das muss ja eigentlich der Anfang gewesen sein, wenn man es chronologisch sieht. Ja, das kann sein, aber das können das jetzt unsere Hörerinnen nachvollziehen. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren etwas lost und wir kamen in den ersten Raum, das war eigentlich... Das ging ja noch. Das ging noch, genau. Ihr müsst euch vorstellen, das war... Da gab es so keine richtig großen Abbiegmöglichkeiten, da gab es nur eine... Stadt und Industrialisierung. Es sind mehrere Räume, die zumindest, sagen wir mal, konstruiert sind, dass es Räume ergeben, mit weißen Wänden sozusagen. Und White Cube. Ja, genau, klassischer White Cube. Und nur diese Räume sind thematisch sortiert. Ja, genau. Die haben immer so schöne Titel. Die haben dann so Titel wie Stadtsplitter, Wege der Abstraktion, Trauma und Zerstörung, Exil, Freiheit der eigentlich ausgedacht. Freiheit der Expression. Nee, ich finde das eigentlich ganz schön. Und im Grunde genommen ist es aber chronologisch. Ja, es soll chronologisch sein und ich finde es ehrlich gesagt bei Kunstgeschichte, also oder bei Kunstbetrachtung, ganz hilfreich, wenn es chronologisch ist. Natürlich kann man sich so Sachen auch gegenüberstellen und so, aber also mir hilft es immer, Sachen, die Dinge dann einzuordnen und zu denken, davor haben sie so gemalt und jetzt so und und da ist dieses Ereignis gekommen, wie Erster Weltkrieg, das hat die Einfluss, also das ist schon irgendwie logisch. Ich habe Geschichte studiert, Chronologie, sage ich immer. Ist super, ja. Super. Da habe ich echt. Aber ich sage mal vor allem in der Dauerausstellung. Also die Dauerausstellung ist ja nicht unbedingt dazu da, um also meistens mit so krasse Spannungen aufzubauen zwischen den Objekten und neu und durcheinander und sonst was, sondern ich stelle mir vor, da kommt, also wer geht da hin? Da kommt irgendjemand hin, der will mal gucken, was haben die da eigentlich so in der Nationalgalerie? Er hat vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Vorkenntnisse und er will einmal mal so einen Überblick haben. Finde ich, und da kann man das schön eigentlich theoretisch chronologisch aufbauen. Aber kriegt man super. Also man kriegt im Grunde im Überblick, muss man dazu sagen, die Sammlung geht ungefähr von, sagen wir mal, Anfang 20. Jahrhundert, also 1900 bis 1949, vielleicht so. Ne? Also so, das ist die Sammlung und, oder 60 auch schon ein bisschen, 50? Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, ja. Die Sammlung geht, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Ja, aber die Ausstellung, die geht so. Und dann hatten wir eigentlich am Anfang eben sowas mit dieser Stadt Berlin, irgendwie so, ne, es ging irgendwie so ein bisschen um Berlin, Stadtsplitter, oder? Hieß es. Ja, genau. Da haben sie mich schon verloren. Also ich kam da rein, dachte so, Stadtsplitter, das ist anscheinend jetzt das Thema. Also anhand dieses Themas Stadt ziehen sie jetzt diese ganze Dauerausstellung auf. Und dann habe ich erst gecheckt, warte mal, das sind ja verschiedene Themenräume. Das war mir irgendwie überhaupt nicht bewusst, weil ich auch an diesem großen Einleitungstext, der quasi neben der Eingangstür hing, an dem bin ich eiskalt vorbeigelaufen, vor lauter, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Sodass ich dann überhaupt erstmal nicht verstanden habe, wie diese Räume funktionieren. Ja. Und auch die Texte der einzelnen Räume habe ich teilweise dann auch übersehen. Es gab dann mittig immer mal noch so Texte auch zu einzelnen Künstlern dann. Die ich dann aber auch nicht gelesen habe. Ich dachte, ich will mir hier den Überblick angucken, jetzt will ich nicht da einen Künstler rausheben irgendwie. Fand ich irgendwie merkwürdig. Ja gut, das ist halt immer so ein bisschen so, wie man persönlich irgendwie durch so, vor allen Dingen auch durch Kunst, also würde ich mal sagen, Kunstmuseen irgendwie geht, ist irgendwie vielleicht jeder ein bisschen anders. Mhm. Ich habe diese Einführungstexte auch eigentlich zum allergrößten Teil einfach beiseite gelassen, weil ich mir immer einfach, ich will dann einfach immer nur Bilder gucken. Genau, das fand ich nämlich auch so schön, dass also dadurch, dass das eigentlich, also für mich, ich weiß jetzt nicht, wie es für andere ist, aber für mich waren das alles so Wiedererkennungsdinger, Oh, ein Klee, Picasso, Braque oder sowas. Das waren alles so Sachen, habe ich irgendwann mal in meinem Studium gesehen und dann war das so, da muss ich hin. Und deswegen war es für mich auch jetzt nicht so schlimm, dass es so durcheinander war. Und ich konnte dann immer noch sagen, Jörg, wir können jetzt uns nicht den Zweiten Weltkrieg angucken, wir müssen uns erstmal den Ersten Weltkrieg angucken. Ja. Also das habe ich dann immer wieder dann gesagt, komm, wir müssen uns doch woanders hingehen, aber in diesem ganzen Durcheinander sind wir dann, glaube ich, dreimal die ganzen Wege abgelaufen. Aber das fand ich, was du gerade sagst, mit den dieses Wiedererkennen, ne? Also ich war da sehr hin und her gerissen. Es war gerade an der Grenze zwischen, ich freue mich da mal was zu sehen, irgendwelche Sachen, die man sonst so aus dem Schulunterricht teilweise noch kennt oder so, wo man denkt, cool, dass das hier hängt. Und dann hat man auch gleichzeitig aber wieder die, zumindest ich hatte diesen Effekt, dieses, ja, habe ich alles schon mal gesehen. Auch Jörg hat, ich war im ersten Raum und Jörg sagte so, also ich glaube, das haben wir in der Berlinischen Galerie schon mal gesehen, das hing mal da. Stimmt, und so. Ja, Berlinische Galerie, da haben wir einiges gesehen. Das ist ja Folge Nummer 6, glaube ich, oder so. Sie sei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hier auch nochmal wärmstens ans Herz gelegt. Die, das war auch eine sehr, das war auch ein sehr heißer Tag, als wir in der Berlinischen Galerie waren vor zwei Jahren. Oder wann das war. Genau, und da waren einige Sachen, da das war ja. Auch, heute war es nicht so warm. Nee. Da war die Nationalgalerie ja damals noch sozusagen eine Baustelle und die hatten dann sich tatsächlich, so sah man es dann ja, auch ein paar Kunstwerke von der Nationalgalerie ausgeliehen, die jetzt wieder in der Nationalgalerie zu sehen waren. Und deswegen gab es da wieder so ein, also für mich auch so. Ich finde es aber nicht schlimm, wenn man das dann nochmal sieht. Das nö, nein, das sage ich auch an gar sich nicht. Ich hatte nur zwischendrin. Oder die Skulptur. Ja. Da gab es diese Erotikskulptur. Ja. Diese goldene. Mhm. Die so gar nichts mit Erotik zu tun hat, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. was ich raus wollte, ist, dass ich teilweise durch die Räume bin und dachte so, ja, habe ich schon mal gesehen, ach sowas habe ich schon mal gesehen. Habe ich schon mal gemalt. Ja. Hängt bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Nee, aber halt so, dass man denkt, hab ich schon gekauft. Okay, aber ich fand, das hat dann doch teilweise sehr an Spannung gefehlt, was ja teilweise auch in der Presse, glaube ich, positiv aufgefangen wurde, weil wir haben jetzt viel über die Bilder gesprochen, aber es gibt ja eben... Wir haben viel, nicht über Bilder gesprochen. Nee, dass Bilder da sind, meine ich. Ja. Es gibt ja aber auch das wäre noch schöner. Nee, aber es war auch Skulptur natürlich ganz viel irgendwie noch mit dabei. Wir haben auch Medienkunst irgendwie noch gesehen. Okay, was hat gesehen. Die Presse gesagt? Und die Presse sagt eben, naja, es ist ja toll, dass diese Räume, so wie sie da gestaltet sind, es zulassen, dass man zum einen die Bilder, aber eben auch dann Skulpturen und so weiter quasi gegenüberstellt und in Beziehung setzt und auch aus der gleichen Zeit die Sachen zeigt und eben nicht nur Gemälde, Galerie, ein Bild nach dem nächsten oder nach andere Sachen. Ja, aber mal aber ehrlich diese gesagt. Spannung war so, ja, wirklich. Also, mal ehrlich gesagt, das ist doch einfach irgendwie, würde ich mal sagen, einfach so gang und gäbe, oder? Also, ich meine, das ist halt einfach vielleicht das einmal, als kleine Einmal-Eins des Kuratierens, oder dass man irgendwie Objekte, in Beziehung zueinander setzt. Das war jetzt also nicht wahnsinnig innovativ. Nee, fand ich jetzt auch keine Spannung. Also, ich fand auch dieses, Dinge in Beziehung zueinander setzen, durch welches erzählerische, stilistische, sonst was Mittel hätten die das denn gemacht? Ja. Die haben halt die Sachen, die aus der gleichen Zeit kommen oder das ähnliches Thema haben, zusammengestellt. Ja. Ich meine, das war ja halt schon ganz schön, dass man irgendwie zum Beispiel jetzt in dem ersten Raum, wo es um diese, der hieß ja irgendwie Stadtsplitter oder so, wo es dann irgendwie um diese Jahrhundertwende in Berlin dann irgendwie vor allen Dingen ging, dass man dann da noch so ein paar, dass man da noch so zwei kleine Filme im Raum laufen ließ. Ne, einmal war das irgendwie hier. Lichter der Großstadt? Nee. Was? Lichter der Großstadt? Hier, Ruttmann, wie heißt er? Ach, Berlin-Geschichte, wie heißt denn noch dieser? Große Stadt? Naja, einer dieser 20er Jahre Berlin-Filme. Irgendwas mit Metropole? Nee, ist egal. Wollte ich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Naja, dass man da halt auf jeden Fall noch so Filmprojektionen und so weiter drin hatte. Und das war irgendwie halt schon ganz schön. Aber auf der anderen Seite, das wurde jetzt auch in den anderen Räumen jetzt so nicht konsequent weiter durchgezogen. Ne? Man hatte jetzt nicht überall Projektionen oder Medienstationen oder so, sondern es war vor allen Dingen irgendwie auf Skulptur und auf Gemälde an der Wand so ausgerichtet. Ne? Das ist das, ich meine, das ist die Sammlung halt. Ne? Aber ich meine, wir haben gerade über diese Themenräume gesprochen. Die Themenräume haben auch jeweils eben so einen Einführungstext, der das Thema nochmal wiedergibt. Und ich habe das Gefühl, damit erschöpft sich es dann auch schon. Also wenn man von Bild zu Bild geht, hat man immer so einen kleinen Objekttext dran. Der besteht aber eigentlich nur darin, die Herkunft des Bildes, also die Provenienz irgendwie zu beschreiben. Und das ist auch sehr, sehr kleinteilig gemacht und man versteht auch irgendwie, dass sie natürlich Angst haben, gerade bei Bildern oder Werken aus der Zeit, dass da irgendwas dabei sein könnte, was von irgendwem geraubt, einkassiert, weggenommen, sonst was sein könnte. Deswegen ist es irgendwie gut, dass sie es machen, aber es ist jetzt nicht so, dass die anhand der einzelnen Bilder, zumindest nicht anhand der Texte, vielleicht kann Martha gleich noch was zum Audioguide sagen, aber anhand der Texte bei den Bildern erfährt man nicht nochmal, warum da jetzt genau der Bezug zum Raumthema da ist, was sie damit sagen wollen, wie das in Beziehung vielleicht zu einem anderen Objekt im Raum steht oder sowas. Also das, zumindest für mich hat sich das nicht erschlossen. Mhm. Ja, der Audioguide, der hatte Also ich fand jetzt die Titel und was da, die Objektschilder, die haben mir jetzt auch nicht so viel gebracht, aber der Audioguide, der hatte ganz ausgewählte Gemälde und also eigentlich ganz schön, dass es nicht so die klassischen waren, bis auf einen, war das, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war ein Picasso, das war sowas, so ein Highlight, sag ich jetzt mal. Aber sonst war es so das, was schon große Namen, aber die kannte ich alle nicht, die Gemälde. Und insofern fand ich das schon interessant, weil das so ein kleine Detailaufnahmen waren im Grunde von der ganzen Ausstellung. Und die fand ich schön gemacht. Das war immer ein Zitat oder Zitate von den jeweiligen Künstlern und Einordnung und doch, es war schon informativ. Das war so ein Android-Handy, ne? Dieser Audio-Guide in Anführungszeichen, ne? Ja, das war einfach so ein Stück. Gab es umsonst zum Abholen? Ja, ne? Genau. Nee, es war ganz komfortabel. Ja. Ja, und es war auch nicht zu viel. Es war waren, glaube ich, irgendwie Rundgang, so. Rundgang oder war das dann jeweils zu 15, einzelnen Bildern? Was? Ja, einzelne Bilder. Okay. Okay, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, dieses Rundgangstour-Dilemma abzufangen. Ja, das habe ich versucht, durch diesen Audioguide zu verstehen, aber da habe ich das ja auch nicht genau gefunden. Ja, egal. Okay. Reden wir mal über die Gemälde oder über die Kunst selber, weil jetzt haben wir schon so viel über diese Wegeführung. Was war denn dein Lieblingsbild? Ich hatte zwei oder drei, ich hatte eigentlich ganz viele. Ja. Aber eins, da habe ich mir auch den Magnet gekauft von. Shop. Im Shop. Das war von Moholy-Nagy. Wird das so ausgesprochen? Laszlo Moholy-Nagy. Moholy-Nagy. Sagt man, glaube ich, Notch. Und der hat ein. Notch, die am iPhone. Ziemlich großes, also sagen wir mal so. Wink, wink, was notch, ist das? 1,50 mal 1 Meter großes Gemälde gemacht. Und eine ungrundierte Leinwand, müsst ihr euch vorstellen. Also die Leinwand hat ja sowas so braun-graues oder braunes eher, ne, wenn nicht grundiert ist. Und dann hat er so zwei so ganz geometrische Formen drauf gehabt und diese Formen so ineinander überlappen lassen und dann bei den Überlappungen hat sich die Farbe geändert, sodass dann eben das aussah, als wären das so farbige Plexiglasscheiben oder Glasscheiben, die so übereinander sind. Es hatte eine mega Tiefe oder stach so richtig raus. Es hatte so richtig schöne Dimensionen da. Das fand ich toll. Und in welche Epoche ist diese war dieses Gemälde eingeordnet? Oder in welchen Raum war das? Das war auch das ich war mit Abstraktionen bei den abstrakten Künstlern wie Klee und hier. Genau, ja, das war, der hieß ja auch irgendwie Spiele mit der Abstraktion oder sowas. Ja. Wege der Abstraktion, genau, ja. War das da. Und das fand ich sehr schön, weil das einfach so was hatte, das es hatte irgendwas Beruhigendes, weiß auch nicht. Es passte total zu diesem Miesfanatiker. Ich war dann eh so, da ist so eine Sonderausstellung gerade in dem Museum zu Alexander Calder. Und es hat ja auch diese ganz einfachen mobile Formen und das finde ich, hat mich so daran erinnert. Und da war ich gerade dann eh so in dieser ganz klaren, einfachen Stimmung. Deswegen fand ich, glaube ich, diese Gemälde auch am besten, die so einfach waren. Aber deine, worauf du uns aufmerksam gemacht hast, Jörg, mit dieser Videoinstallation, das hat mich auch mega beeindruckt, weil es mich auch so von dem Thema beeindruckt hat. Also es war nicht schön. Moholy-Nagy war schön, aber das war einfach beeindruckend. Da sind wir mehr oder weniger als erstes hingegangen, obwohl es eigentlich der Endpunkt der Ausstellung war, ne? Weil wir uns da wieder irgendwie so verlaufen hatten. Ja, erzähl mal. Erzähl mal, was war das? Das war ein dunkler Raum und da standen zwei 16mm Filmprojektoren drin und die haben so jeweils endlos Filme gespielt, die irgendwie an die Leinwand geworfen wurden und auf der linken Seite konnte man so ein Torso sehen, ich glaube von wie heißt der noch hier? Breker? Ja, von Breker, genau. Arno Breker oder so ähnlich? Arno? Ja. Arno Breker. Also so ein Künstler, der vor allen Dingen für die Nationalsozialisten irgendwie tätig war. Und auf der rechten Seite war auch eine Skulptur zu sehen. Da habe ich jetzt aber vergessen, wer die gemacht hatte. Hast du es noch? Ja, ich habe hier Karl Genzel. Ja, genau. Und die beiden Skulpturen wurden halt irgendwie so, die Kamera bewegte sich halt immer so ein bisschen drumherum, beziehungsweise die stand eigentlich still und die Skulpturen bewegten sich und die Kamera hat halt immer so ein bisschen so. Die drehten sich eigentlich nur. Die drehten sich, ja. Die Kamera dann immer so Details irgendwie des Körpers so gefilmt. Und was halt so cool war, war halt, dass die Gesamtinstallation einfach so total so physisch war. Also das Physische, was sie eigentlich filmte, war irgendwie auch im Raum. Also wenn man sich zwischen die beiden Projektoren gestellt hat, die so halblaut vor sich hin knatterten, dann war das auch so ganz warm, weil halt irgendwie die Lampen in den Projektoren natürlich auch total warm waren und dann konnte man sich die beiden Filme so nebeneinander irgendwie anschauen, also einmal so diesen diese NS-Skulptur und rechts halt dann so eine aus den 20er Jahren stammende Skulptur und das war irgendwie, weiß nicht, es war so ein schönes Gesamtkunstwerk und ich fand es auch gut, also so diese Technik, die da auch irgendwie mit den Projektoren, die hat mich auch irgendwie sehr angesprochen. Aber Martha, du hattest da irgendwie auch noch so ein Twist für dich gefunden, ne? Irgendwie was. Naja, ich war ja so ein bisschen, fand ich das komisch, weil es war sehr dunkler Raum und Jörg sagt, oh, das ist total toll und Matthias und ich, wir kamen rein, erstmal auf der rechten Seite ein riesiger erigierter Penis und auf der linken Seite auch ein Phallus und ich so, was will Jörg uns jetzt denn sagen, warum findet er das? Naja, so Penisse, finde ich halt toll. Und dann drehte sich eben dieses rechte Figur und aus dem Phallus wurde so eine Vagina und ich dachte so, hä, was ist jetzt los? Ich nehme Jörg. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mir diesen Text mal durchlesen, weil das war mir, ich wollte es einfach wissen und das fand ich sehr interessant, weil der Künstler damit natürlich nicht nur diese zwei unterschiedlichen Skulpturen gegenüberstellt. Also das eine heißt Zwitter und das andere heißt Prometheus. Der stellt, finde ich, also das habe ich jetzt dann so aus diesem, für mich dann noch so weiterentwickelt, so, was ich so empfunden habe, stellt er auch so ein krasses auf Männlichkeit und Tugend gerichtetes so Ideal des Mannes, ne, was die Nationalsozialisten ja hatten, gegenüber einem ganz anderen körperlichen Verständnis, ja. Ne? Du kannst halt Mann und Frau sein, das ist offen, das ist dir überlassen und genau. So. Und das war halt zu der Zeit und halt vielleicht auch heute noch nicht selbstverständlich. Ja. Und diese Projektion, dieses Kunstwerk, was wir jetzt sehen, ne, das ist ja von 2011. Mhm. Aber das heißt, diese Installation. Ne, diese Installation, ja. Genau. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass du eben Kunstwerke von der damaligen Zeit, die einen ganz anderen Hintergrund hatten, zusammenstellen kannst, daraus wieder ein Kunstwerk machen kannst und da wirklich noch andere Ebenen damit eröffnest. Und, also nee, Matthias. Ich wollte nur sagen, was halt auch spannend ist, dieses, also du hast halt einmal dieses krasse Nazi-Monument quasi, ein Nazi-Kunstwerk und dann halt diesen Hermann von Dieten und die sind auch unterschiedlich groß normalerweise. Ja. Diese Nazi-Skulptur riesig groß und das andere Ding halt klein. Das wird halt hier durch die einfach aufgehoben, weil die hier auf der im gleichen Bild quasi zu sehen sind, in der gleichen Bildgröße. Und da sieht man aber auch, finde ich, was der restlichen Ausstellung so ein bisschen fehlt, ne? Also wir haben vorhin über Spannung kurz gesprochen. Und das ist halt genau das hier, werden diese zwei Kunstwerke irgendwie nebeneinander gesetzt, auch nochmal künstlerisch natürlich irgendwie angereichert und so weiter. Aber das ist genau das, was halt irgendwie interessant ist zu zeigen, was also parallel da ist und wo da die Unterschiede da sind. Und das auch noch in so einem Raum, der, Jörg, du hast es gerade gesagt, der so ein bisschen auch auf einen wirkt, einfach weil du das Geratter dieser Projektoren hast, du hast die Wärme, die ausstrahlen und so weiter. Und ansonsten hast du halt in diesen allen Räumen da unten ist halt einfach alles White Cube so. Und das ist halt echt ein Unterschied. Und das hätte ich mir generell, das klingt fast wie ein Fazit, aber ist es noch lange nicht, aber das hätte ich mir generell da mehr gewünscht, dass diese Räume auch ein bisschen mehr auf mich wirken. Ja, genau. Und das war da irgendwie, spielte das alles irgendwie ganz gut zusammen in diesem Raum, fand ich für mich. Auf der anderen, ja genau, und in den anderen Räumen, ich meine, vielleicht wollen wir nochmal kurz über den, also ich meine gut, also da gab es halt irgendwie viele, fand ich, viele Inseln, nenne ich es jetzt mal, Themen, oder Themenräume oder Abschnitte innerhalb dieser Räume, die ich dann auch schon wieder interessant fand. Irgendwie so diese ganze Sache zum Thema der Brücke-Gruppe, ne, die ja irgendwie da Leute in Indonesien und in der Südsee sozusagen porträtiert hat und so. Das fand ich auch irgendwie auch ganz interessant. Da gibt es im Übrigen momentan auch, also wir haben jetzt gerade Anfang Januar 2022, momentan läuft im Brücke-Museum in Berlin-Dahlem auch ist gerade eine Ausstellung angelaufen, die sich genau mit diesem Thema, also Brücke-Gruppe und Kolonialismus und auch Kolonialismen, also ne, also wieso haben die Bilder so gemalt, wie sie sie gemalt haben in diesem kolonialen Kontext, so untersucht. Ist, glaube ich, ganz gut. Ich war selber noch nicht drin, aber werde da auf jeden Fall hingehen. Also das nochmal als kleiner Tipp. Und das wurde da halt auch thematisiert. Und das fand ich zum Beispiel auch, da habe ich auch irgendwie was mitgenommen von. Habt ihr diese Karten? Ich habe die jetzt gerade nicht. Hast du die zufällig? Du hast die doch in meiner Hose stecken. Was? Nee, die, nee, die ist also die da war so ein Raum, das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass in der Ausstellung, also in diesem Ausstellungsräumen gab es einen Raum, der war so ein ganzen Labyrinth von diesen ganzen Räumen gab es irgendwie einen Raum. Nee, ja, so labyrinthartig war das ja nicht. Das war ja sehr offen alles, ne? Man hat immer von einem Raum auch in den anderen reingesehen, aber es war halt nicht so durchschaubar. Egal, es gab einen Raum, der war so ein, sag ich mal, Activity Room, also so irgendwie so, da trefft man sich wahrscheinlich als pädagogisches Personal mit den Gruppen. Ja. Und der war aber auch für alle zugänglich. Was ich immer sehr, sehr schön finde. Also auch wir hätten da irgendwie zeichnen können, ne? Da waren irgendwie so, wurden auch die Zeichnungen der Besucher aufgehängt und so. Und das waren so anregende oder impulsgebende Karten, wo impulsgebende Fragen drauf standen, so. Und die waren sehr, sehr schön. Eine erinnere ich mich zum Beispiel. Das Time has a face. Ich habe das ist nur das Deutsche. Ja, ich habe eben das Englische. Also zum Beispiel, genau, und das war bezogen, glaube ich, auf ein paar, wie heißt jetzt nochmal, René Sila, wie heißt die Frau, die Skulptur gemacht hat? René Silantes? Die Solantes? Welche Skulptur? Naja, auf jeden Fall in dem Raum, wo ganz viele Büstenköpfe waren. Den Namen erinnere ich nicht, aber ich kenne mich an mich. Ich kann mich an die. Also ich recherchiere das noch und dann findet ihr das in den Shownotes. Genau, da waren dann richtigen Namen. Da war zum Beispiel, hat sie sich selbst immer wieder selbst porträtiert und hat und diese ganzen Köpfe von ihr, ich glaube es waren so ungefähr 8 oder so oder 6, standen dann in einer Reihe und man sah wirklich so, wie sie als junges Mädchen, und sie sah überhaupt nicht so mädchenhaft aus. Sie war so sehr androgyn. Sowas, was viele ja auch schon mit Fotografie gemacht haben. Also, dass sie sich sozusagen ihr ganzes Leben lang seit ihrer Jugend bis zu ihrem Alter irgendwie fotografieren. An, was weiß ich, jedem Wochenende oder was. Das hat sie quasi mit Skulptur gemacht. Also mit der Büste. Ja. Und dann hat man gesehen, dass das ging ja um den Weltkrieg auch rum, dass danach sie wirklich mega gealtert ist und so. Also diese Alterungsspuren da in dieser Skulptur sind. Ich glaube, darauf war die Karte ein bisschen bezogen. Aber man konnte halt durch die Karte auch so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen mit Zeit, sieht man Zeit an mir, ne, austauschen. Und das fand ich ein ganz schöner Impuls. Aber da gab es noch ganz viele andere Karten. Also so, what do you need to be creative? Does your soul need space? Can everything be imagined? How can we live together well? Where are people at home? How does something new come to be? Und so weiter und so fort. Ja, da waren dann also immer so kleine Impulskarten. Aufgaben, genau. Ja. Und das fand ich total anregend. Und da war aber keiner drin in dem Raum, ne? Bis auf 4. Doch, da waren noch andere, die haben da gezeichnet. Ja, 2. Okay, also das war ein großer Pluspunkt. Und dann kommt jetzt noch das mit dem Postkolonial, weil eigentlich wollte ich von diesen Kolonialsachen sprechen. Ja, ich fand aber, oder was ich ein bisschen schade fand, weil auch in diesen museumspädagogischen Raum sind wir auch so der museumspädagogische Raum. Ja, irgendwie ist halt auch wieder so ein Platz und wir kamen da halt irgendwie, sind da so auch so reingefallen wie in alle anderen Räume auch, so hoch, wo sind wir hier jetzt? Ja. Und diese Karten, die man sich ja mitnehmen kann und so, ne? Das ist, damit man dann vor den Werken irgendwie darüber diskutieren kann, eine voll schöne, einfache Idee und man wundert sich, warum die dann wieder so auf einem Platz sind und warum man nicht einfach in jeden Raum das an der Ecke so halt Zettel hängt. Alles seinen Platz in der Nationalgalerie, die Skater nur nebenan, die Pädagogik nur in diesem einen Raum, das muss alles, das ist alles schön geordnet, da, so wie der mies. Ludwig das vorgestellt hat. Ja. Ja. Voll mies. Voll mies. Oh Mann, den Witz hat auch noch keiner gebracht. Nee. Heute schon gar nicht. Ich muss das auch noch auflösen mit dem, ey, was ist denn? Das eigentlich euer Ernst? Was? Nee, das mit dem euer Ernst, das muss ich eigentlich noch erklären. Achso, was du am Anfang gesagt hast. Ja. Ja. Das wird dann am Ende erklärt. Oder das ist schon, ja. Auf jeden Fall hatten wir doch dann noch diese postkoloniale Geschichte, die wir beide nicht gerafft haben. Die postkoloniale Geschichte, die wir nicht gerafft haben. Naja, es gab ein Gemälde von, war es Kirchner? Ja. Ich glaube, es war Kirchner. Er hat auch irgendwelche exotischen Figuren gemalt in seinem Atelier und angelehnt an dieses, oder ausgehend von diesem Gemälde kamen so postkoloniale Stimmen von Autorinnen, die dann da auch zu hören waren. Jörg den Kopfhörer von dieser Medienstation so an sein Ohr gehalten und wurde dann so angeplärrt und hat es dann hart. So wirklich bestimmt 20 Zentimeter von seinem Ohr weggehalten und ich habe es immer noch auch noch gehört, was die Frau gesagt hat. Das ist aber ganz oft ein Problem, dass diese Ohrhörer manchmal einfach lautstärkemäßig so scheißen eingestellt sind. Ja, egal, auf jeden Fall haben wir das alle nicht so ganz verstanden. Ich glaube, das waren halt einfach so Textinterventionen, sag ich mal, von verschiedenen Autorinnen und Autoren, aber ich glaube zu diesem Thema Kolonialismus in der Malerei beziehungsweise bei der Brücke-Gruppe, glaube ich. Ich wurde auf jeden Fall nicht so draus schlau. Und nee, überhaupt nicht. Also ich, keine Ahnung, bei sowas kann ich auch immer nur irgendwie so ein bisschen mit dem Ohren schlackern, weil... Ich finde die Diskussion total wichtig. Ja, ich finde die auch wichtig. Eben drum. Aber wenn man da aber halt... Aber es hat mir gar keinen Impuls gegeben, darüber nachzudenken. Ja, wenn man nur so eine Hörstation da macht und dann hat man in der Hörstation 4 Knöpfe und an den 4 Knöpfen steht 1, 2, 3, 4 dran. Und man drückt meinetwegen die 3 und dann kommt irgendwie ein Text, der so wie auf so einem Feuilleton ist. Ja. So, da wird man nirgendwo abgeholt. Und dann ist das irgendwie so, dann hängt man das wieder ein. Und dann ist es noch zu laut. Komisch. Also es ist wirklich nicht so richtig gut gewesen. Ja, aber sag vielleicht, komisch. Vielleicht, aber das ist eigentlich, finde ich, ein ganz gute Zusammenfassung dieser ganzen Räume im Untergeschoss, in diesem White Cube-Bereich. Das ging mir bei allen Sachen so, weil ich finde, die ganze Kunst, die da hängt, Jörg, du hast vorhin nämlich gefragt, was ist das Lieblingskunstwerk und so. Yeah. Mich haben auch so die Klee-Sachen und so direkt angesprochen, alles schön und nett. Aber ich habe vorhin noch. Ich bin wunderbar. Ja, ist alles total toll. Wunderbar. Aber ich habe mir gedacht, so, wenn das Kriterium bei Kunst ja auch durchaus mal sein darf, das gefällt mir, das würde ich mir auch an die Wand hängen, das trifft auf 90% der Sachen da drin halt nicht zu. Nö. Und ich finde dementsprechend, auch würde ich behaupten, auch für moderne oder unsere Zeitgenossen, wenn man da so reingeht, ist vieles davon einfach nicht zugänglich von sich aus. Ja. Und ich finde, da kann man ruhig mal ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr unterstützen. Diese Karten eben, super Idee, aber halt müssen halt auch da sein, wo sie halt auch gebraucht werden. Mhm. Und ich glaube, das gleiche Problem ist halt diese ganze Konstruktion mit diesem klassischen White Cube, das aus so einer, okay, ich stelle mich einfach vor das blanke Bild und das wirkt auf mich und ich möchte mich nicht beeinflussen lassen von anderen Sachen, sondern nur das Kunstwerk soll wirken. Aus so einem Aspekt kann ich das alles verstehen. Aber unter dem Aspekt, guten Tag, wir sind hier in der Nationalgalerie, wir sammeln irgendwie für die Nation und haben auch die Verpflichtung, den Leuten irgendwie das langfristig näher zu bringen und nicht diesen, oh, ehrfurchtsvoll stehe ich vor dem Bildding zu haben, dann darf man vielleicht, finde ich, auch mal ein bisschen mehr noch machen, ein bisschen mehr mit inszenatorischen Mitteln arbeiten. Also mal mit ein bisschen die Räume nach Farben strukturieren. Das hätte mir auch geholfen, mich da zurechtzufinden, da unten drin. Oder auch von mir aus ist es dann halt, der Kriegraum ist halt dann ein bisschen dunkler. Das ist zwar super klassisch so, aber irgendwie unterstreicht das vielleicht die Wirkung der Bilder dann noch. Yeah. Und das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht da unten drin, weil eben dann irgendwo in der Ecke so eine Hörstation zu finden, die mir 1, 2, 3, 4 irgendwas erzählt und mich dann noch anschreit dabei. Ich weiß nicht, ob das Ziel erfüllt war. Du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Yeah. Sag mal, was war denn dein Lieblingskunstwerk, Matthias? Ich glaube, ich war auch bei Klee tatsächlich. Klar, ziemlich am Anfang haben wir so ein paar Kleebilder gesehen. Da gab es eins mit dann ging es um eine Stadt, im Endeffekt nur bestand eigentlich nur aus Würfel und Dreiecken. Ja. Ganz simpel, aber ich habe mal in der Kleeausstellung gearbeitet und das bin ich immer so hingezogen, immer wenn ich Klee sehe. Ja. Aber es gibt halt viele Sachen, die einen halt nicht so ansprechen, wo es um die ganzen Themen Kriegsversehrte auch geht. Oh ja, diese Otto Dix-Sachen, das genau, sind schon echt dieses heftig. Ganze, ja, aber das ist ja gerade genau das Krasse. Also das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Also ich bin wirklich überhaupt kein Otto Dix-Fan. Ja, aber in diesem Raum, wo echt, das war glaube ich fast nur Otto Dix drin, da habe ich gespürt, diese Nachwehen von diesem Ersten Weltkrieg. Das hat man richtig gespürt an den Gemälden und das ist ja ein tolles, also das ist ja eigentlich das größte Lob, was man Otto Dix machen kann, dass du spürst richtig die Qualen, die diese Menschen hatten und die, wie elend es denen ging und dass diese also ein tolles Gemälde eigentlich auch mit diesen drei Skatspielern da, kriegsversehrt sind, wurden in den hintersten Salon vom Lokal vor den anderen Augen der anderen, dass man sie nicht so sieht, weggeschlossen. Und haben dann so mit Prothesen, allen möglichen Arten von Prothesen, dann noch Skat spielen können. Da hat man, wenn man diese Dix-Bilder sieht, mich schmerzt das richtig. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, finde ich, auch von Kunst, eine Zeit darzustellen. Mhm. Weil ich Fotos und ja, vielleicht noch so jemand wie Fallada, ja, also der Schriftsteller Hans Fallada, der kann auch so seine Zeit sehr gut darstellen, aber sonst habe ich das eigentlich nie so richtig, dass man das so nachfühlen kann. Ich finde das Spannende ist halt nur, wenn du mit Leuten über Kunst sprichst und ich meine, die Aufgabe und die SMB oder Staatliche Museen, Preußischer Kulturbesitz, alle zusammen haben sich halt die Aufgabe gemacht, Leute ins Museum zu holen, die halt mit den Sachen dort vielleicht von vornherein erstmal nicht so viel anfangen. Ja. Und ich finde halt, also normal. Die Skater nicht. Die sowieso nicht. Pack. So, nein, ich finde halt, also Museen sind generell erstmal schwierig und Kunstmuseen doppelt. Ja. Und wenn es dann um moderne Kunst geht, die dann nochmal so abstrakter wird und so weiter, wie vielen Leuten man schon gesprochen hat, die dann sagen so, da kann ich nichts mit anfangen, das bin ich zugänglich, das sagt mir nichts, was soll das sein, wie sieht das denn aus, ja? Aber da werden sie in dem Museum, was jetzt da gebaut wird, noch mehr Probleme bekommen. Okay, ja, wahrscheinlich, aber ich finde halt einfach, also da fängt das halt mit an und ich meine, ich stehe ja auch schon vor den Bildern und dann, man hat dann so geschichtliche Interpretationen, wie du gerade gesagt hast, so, ne, ach, da sieht man die Nachgehen des Krieges und so, wenn man das so ein bisschen in zwei, drei Sätzen gelesen hat, dann versteht man das alles viel besser, kann es irgendwie einordnen. Ja, aber du sagst aber immer, geiler. Einer von euch, du sagst doch immer, du willst es gar nicht sehen, weil wir es von der jetzigen Zeit aus betrachten. Ja, so, aber das ist, ich bin ja in dem Moment schon im Museum. Also ich bin schon einer von denen, die, obwohl dieser ganze Krempel nicht da ist, an Background-Informationen und sowas, gehe ich halt da trotzdem hin und dann laufe ich halt da durch und nehme es mir halt auch raus zu sagen, es gefällt mir halt nicht, ja. Da scheuen ja auch schon für die Leute vor zurück. Ja. Insofern stört mich das auch nicht, wenn da kein Background-Text irgendwie da ist, weil man hat, glaube ich, mittlerweile, oder das klingt immer so, Leute wie ich oder so, man war schon oft genug im Museum, dass man es einordnen kann. Also wie ich vorhin schon sagte, da sind so viele Sachen, die habe ich woanders in ähnlicher Weise oder so gesehen, dass ich sie in Beziehung setzen kann. Aber wenn du jetzt jemand bist. Ja, aber willst du echt noch ein paar Texte haben? Nein, eben nicht. Darum geht's, genau, da wollte ich gerade drauf einsteigen, weil, also jetzt mal von meiner Warte ausgesprochen, gut, ich bin jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber ich hab's jetzt zum Beispiel auch nicht so mit den ganzen abstrakten Sachen, ne? Als wir da um die Ecke bogen und ihr da alle irgendwie quasi angefangen habt vom zu heulen, Klee zu weil ihr da vor diesen Quadraten irgendwie standet. ist der Klee, ist so schön. Da, aber was ich eigentlich sagen wollte war, Banause. Moment, du weißt ja noch gar nicht, und dann hat Matthias dann irgendwie angefangen, irgendwie über dieses eine Klebbild zu sprechen und dass er die Pfeile reingeklebt hat und er hat dann so ein bisschen so den Blick gelenkt und so. Und dann fand ich das auch, dann hatte ich so einen kleinen Zugang dazu. Mhm. Und ich will einfach nur sagen, weniger Text. Ich finde es halt einfach geiler, wenn mir das jemand erzählt. Und das ist ja wiederum, ich meine, da waren wir an dem Punkt, waren wir auch schon total oft. Führung und so haben wir jetzt irgendwie nicht gemacht. Da mag es sicherlich auch irgendwie coole Sachen geben. Aber ich finde, das ist, also wenn es mir jemand erzählt, ist es viel, viel besser, auch gerade, also würde ich jetzt mal so behaupten, auch gerade mal für ein bisschen jüngere Leute, als wenn man da irgendwie alles mit Texten zutapeziert. Ja, und was ist, wenn man eigentlich, was wäre, wenn man zum Beispiel jedem Bild gar kann ich so einen Text unbedingt oder neben dem Objektschild einfach nur eine Frage reinmacht. Sowas wie, was meinst du, bedeutet der Pfeil bei dem Klee? Genau, um den Blick oder, zu lenken. Ja, einfach. Oder keine Ahnung, was empfindest du bei diesem Dixbild oder was auch immer, dass du einfach nur so eine Frage Aber hast. Aber da habe ich den Verdacht, dass das irgendwie in staatlichen Museen zu Berlin und im preußischen Kulturbesitz einfach nicht gewollt ist, sowas. Weil es ist irgendwie ein Paradigmenwechsel des Vermittelns von dem, was man ausstellt, glaube ich. Nein. Ne, doch, auf jeden Fall. Ich meine, wir waren jetzt schon in so vielen Museen von was denen. Was ist denn dabei, wenn man jedem Bild irgendwie so eine kleine Frage anlegt? Ja, da musst du mich nicht fragen, sondern musst du die fragen. Also ja, oder irgendwie was anderes. Man kann ja auch ich finde, also ich glaube, sowas findet dann eher irgendwie in so kleinen, eingehegten Bereichen statt bei preußischem Kulturbesitz und bei der SMB. Also sowas wie in diesem Raum, in dem wir dann waren, ne, mit diesen Impulsfragenkarten beispielsweise. Oder wir waren im Bode-Museum, da gab es das irgendwie das Lab-Bode oder so. Ne? Die haben dann immer so komische kleine Spaces, aber aus diesen Spaces, da trauen sie sich verdammt nochmal nicht raus in ihre großen Ausstellungen. Ja. So. Ja, ich finde, das hat oft sowas, so einen protestantischen Charme. Ja, yeah. So man, du musst dir die Bilder erarbeiten. Yeah. Genau. Und dann dieses Philosophieren darüber und so weiter. Ich finde, das, was du in der Schule lernst im Kunstunterricht, ist, da ist ein Bild, jetzt machen wir mal Bildanalyse. Was ist da drauf? Da ist das und hier kannst du das sehen und das und das und das. Schritt zwei, was könnte das bedeuten? Nimm halt mal so ein Bild, mach das als Kopie an die Wand und mach lauter Striche dran und dann an den Strichen steht dann, was da jeweils an der Stelle zu sehen ist. Ja. Und wenn du das einmal durchgemacht hast bei einem Bild, dann kannst du dir den Rest so angucken, weil du verstanden hast, auf was du achten musst. Ja. Das ist zwar sehr plakativ, aber hilft vielleicht dem einen oder anderen. Ich verstehe aber auch, also ich meine, ich kenne auch, glaube ich, einige Leute, die sagen würden, ey, wenn du da jetzt so eine Frage nebenhängst, das finde ich ist irgendwie ein Sakrileg, was meinen eigenen Kunstgenuss anbelangt. Mm. Und in gewisser Weise kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen. Ja, total. Aber verdammt nochmal, ich weiß es nicht. Also ich gebe euch recht, ich finde auch immer, Kunstmuseen haben eigentlich fast schon den Anspruch, nur ein ganz bestimmtes Publikum anzusprechen. Also so kommt es mir oft vor. Genau. Das ist die Frage. Ist es wirklich so? Weiß ich nicht. Nee, das ist die Frage, wen man ansprechen möchte. Ja. Da meine ich, ja. Ich meine, wir haben schon öfter drüber gesprochen. Es geht ja darum, finde ich, gerade bei so eher museumspädagogischen Sachen auch, Angebote zu machen, Zugänge zu schaffen. Und das heißt ja nicht, dass jeder das machen muss. Wenn da eine Frage an der Wand steht, irgendwas Spezielles, heißt das ja nicht, dass jeder dann über diese Frage diskutieren muss. Ich habe mir auch muss. Die Provenienzen nicht immer angeguckt. So, genau. Und das ist ein Angebot. Derjenige, das interessiert, kann sich das angucken. Ja. Wer über die Frage diskutieren will, kann über die Frage diskutieren. Ja. So, aber es muss halt irgendwie da sein. Und das ist dann eine Frage des Designs. Sollen wir mal zum Fazit super. Kommen? Haben wir alles schon erklärt. Ich möchte gerne noch über, können wir noch über das Erdgeschoss sprechen, weil das war eigentlich das Highlight. Den ganzen, Alexander Karl. Wir waren jetzt die ganze Zeit im Keller sozusagen. Ja. Und jetzt gehen wir wieder Treppchen hoch. Und sind dann auf dem Erdgeschoss wieder angelangt. Aber das ist ja eine Sonderausstellung. Genau. Das ist die Sonderausstellung. Da reden wir nochmal nicht drüber, aber ich möchte das gerne diesmal ansprechen, weil das ist mein eigentliches Highlight. Der ganze Kram im Keller, alles schön und gut. Aber das oben. Das war dein Highlight? Ja. Echt? Das fand ich mega. Ey, Keller war super geil. Ich bin in dieses Museum rein. Wie war es denn überhaupt diese nicht? Dieses ganze Glasgebäude und dann diese Kalder-Sachen. So, deswegen. Und dann war für mich das unten so auch so. Ich habe nur noch an sowas gedacht, so diese ganzen klaren Formen. Deswegen habe ich so einen Wert drauf gelegt, zu sagen, wir sind bei Tageslicht rein, weil wir kamen dann quasi aus dem Keller emporgestiegen, ja, wie drei Museumskäfer aus der Asche, kamen wir da hoch und oben plötzlich alles dunkel Und weil halt Nacht so. Und außen durch die ganzen Lichter, die Lichter der Stadt, der Großstadt, die wir unten nur auf diesen doofen Bildern gesehen haben, waren plötzlich wirklich da. Alles hat geglitzert irgendwie. Dieses ganze, diese erleuchtete Kubus mit den Glasscheiben. Ja. Du bist da mittendrin, mega geil. Und dann diese Figuren Mobiles. Von Call of Mobiles. Also ihr müsst euch riesige Mobiles vorstellen. Also ihr müsst euch wirklich so ganz minimalistische Mobiles vorstellen an metallisch Metallplatten in unterschiedlichen geometrischen Formen und wirklich riesig, also wirklich so, keine Ahnung, 3 Meter mal 5 Meter, also wirklich enorm, schwarz manchmal nur, weiß manchmal nur, manchmal auch so rot ganz und in verschiedenen Farben auch. Rot, blau und gelb, also so diese typischen Miro-Farben oder auch Chongli hat, glaube ich, auch diese Farben benutzt. Und dazu noch diese anderen großen stehenden Figuren, die an so Schiffsmaterial erinnert haben, so genieteter Stahl zusammengefügt. Das war gewiss auch aus Schiff. Books hergestellt. Hat Hex gesagt. Naja, auf jeden Fall. Und dazu noch so dazu noch so Miniaturausgaben des Ganzen quasi. Gab es auch nochmal dazu. Also ich fand es super verspielt, andererseits ja auch so sehr ernst, oder? Mhm. Also es war so eine Mischung aus Mobile, das kennt man so vielleicht von Babyspielzeug, aber es durch diese ganz krassen, also durch diese Größe und auch durch dieses Material wirkte das so erhaben. Ja, es sagt dir in dem Moment, ich bin Kunst. Ja. So. Und das Ganze aber in diesem riesigen Glaskubus da oben, der halt einfach so ohne Stellwände. Es schwebte alles so. Genau, diese Leichtigkeit dieses Gebäudes kommt im Dunkeln, finde ich, deutlich mehr heraus als im Hellen. Und dazu dann eben dieser unverstellte Blick, dieser Platz da drin einfach. Also der Keller ist halt einfach, es ist halt einfach White Cube. So. Das könnte überall sein. Vor allem, du verschwindest ja auch unter der Erde. Insofern ist es wirklich wurscht. Alles durchtemperiert. Du hast zwar diesen Blick in den Garten, der aber auch irgendwie zu war. Das ist ein Betongarten. Ja, Betongarten, Kies, Wüste. Yeah. Alles ein bisschen schade. So, also unten ist beliebig. Oben ist einmalig. Ja, das stimmt. Das architektonisch ist das wieder richtig. Die Kunst selbst hat mich jetzt irgendwie nicht so wirklich abgeholt. Vielleicht am ehesten noch der Schattenwurf dieser Mobile. Ja. Aber es war so richtig cool, es bewegte sich ein bisschen, dann bewegte sich der Schatten dahinter, das ist total schön. Ja, aber gut, das ist halt, das ist Geschmack, da sind die Menschlein ja verschieden mit den Geschmäckern. Aber es ist richtig, was du meinst, Matthias, diese Architektur. Und jetzt fällt mir wieder ein, was ich eigentlich am Anfang nochmal sagen wollte, nämlich die Fortführung dieses Areals, ne, des Kulturforums, ist ja jetzt mit der sogenannten, wie heißt es, Museumsscheune? Nee. Museum der Moderne. Ja, ja, aber wie heißt es noch? Ja, die Scheune nennen sie es. Die Scheune, oder Kunstscheune oder so. Das Haus, keine Ahnung. Und da ist mir nochmal aufgefallen, auch auf dem Weg dahin hatte ich mir nochmal so überlegt, irgendwie immer wenn dann so neue Museen und auch so Kunstmuseen eröffnet werden, dann wird zunächst und ganz oft dann auch währenddessen immer nur so über die Architektur gesprochen. Mhm. Was bei dieser... Hä? Hast du gerade einen Anruf angenommen? Nee. Aber ich habe es tun gehört. Nee, meine Kinder rufen gerade so. An. Aber ach so, ich dachte, das wäre nur mein... Gerade an ihren Vater weiterleiten. Ja, nee, ich fand das... ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Architektur. Da wird immer über die Architektur gesprochen und die ist ja auch wirklich in der Neuen Nationalgalerie ja auch was Besonderes. Auf der anderen Seite habe ich mir dann auch nochmal so gedacht, es ist jetzt so ein bisschen grob holzschnittmäßig, schlaglichtmäßig, was ich mir erzähle, aber habe ich mir nochmal so überlegt, das, was der Mies van der Rohe da jetzt irgendwie hingebaut hat, ist das eigentlich noch so modern? Also ich meine mal ehrlich, also ich meine, das ist zwar irgendwie dann so der Tempel des Minimalismus und so, ne? Aber Stahl und Glas, ist das denn noch, also ja, aber ist das denn noch nicht zeitgenössisch? Aber das hat er doch nicht jetzt. Naja, aber es ist man euer Ernst? Ist es euer Ernst? Oder Titel der Folge. Nee, aber ich würde denken, dass irgendwie viele Leute heutzutage sagen würden, oh, das ist aber ein modernes Gebäude. Und ich würde irgendwie sagen, nee, das ist irgendwie eigentlich schon ein ziemlich altes Gebäude. Also auch so von nee, der das Denke her, oder? Das hast du gesagt, 60er. Nee, wann ist das? Ja, in den 60er Jahren wurde es gebaut. Ja, 60 war da die Baustelle. Ich finde es schon, ich finde es wirkt sehr 60er Jahre. Es ist halt nicht modern, es ist eine Ikone der Moderne. Das ist ein Unterschied, glaube ich. Ja, danke für diese gute nee, wirklich. Architektur. Ich finde ehrlich gesagt die moderne Architektur total hässlich. Nee, aber wenn ich jetzt mit Oma Erna sprechen würde, weißt du, oder keine Ahnung, mit meinen Nachbarn oder so, dann würden die sagen, ey, das ist voll die moderne Architektur. Ach so. Und dann würde ich sagen, nee, ich glaube, was modern wäre, wäre, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt aus der Holz. Ja, genau. Ja, das ist ja modern. Der, ja, klar, der aber Bombenkratzer, den sie jetzt da am ja, Anhalter Bahnhof ja, oder so bauen, ne? Aus Holz. Geil. Bauen sie jetzt? Wusste ich nicht. Nee? Nee. Ja, doch. Cool. Bauen sie jetzt ein großes Gebäude aus Holz hin. Sollen wir mal zum Fazit kommen? Ja, Fazit. Mir hat es sehr gut gefallen. Das war mein Fazit. Du hast die ganze Zeit darüber abgelästert, jetzt fällst du dir auf einmal sehr was, gut. Wieso denn abgelästert? Ich habe überhaupt nicht abgelästert. Du hast die ganze Zeit gesagt, oh, dieses Kunst da und was? Das Gebäude meine ist so hässlich. Ey, überhaupt nicht. Ich hatte voll die schönen Kunstmomente und ich hatte auch ganz viele Bilder, die mir sehr gut gefallen haben. Es waren vor allen Dingen immer so diese Wimmelbilder, wo so ganz viele, wir haben schon gemerkt, wir haben einen unterschiedlichen Kunstgeschmack. Ja, ich stehe eher weniger auf so Minimalismus als mehr auf so Maximalismus. Da muss einfach irgendwie viel los sein und da muss irgendwie ein Drive drin sein und da muss irgendwie Sachen explodieren. Weißt du was, wir gehen mal in die Gemäldegalerie. Ja. Da ist echt viel los auf ja, den Bildern. Mhm. So jüngstes Gericht und so. Ja, geil. Ja. Ja, also ja, ich kann ja mal sagen, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert, da reinzugehen. Auch wenn man dann da, sagen wir mal, eine sehr klassisch gemachte Kunstausstellung irgendwie vorfindet. Ich habe es gar nicht geguckt. Also sicherlich ein Highlight, oder was heißt ein Highlight, aber das, was du meintest, Matthias, ne? Also irgendwie, was, glaube ich, ziemlich cool ist, ist halt, sind halt die Sonderausstellungen, die dann eben halt auf dem, auf der Erdgeschossebene irgendwie passieren, weil sie halt so diesen Glaskubus halt einfach irgendwie am besten irgendwie ausnutzen können. Und ja, hey, so wie eigentlich fast in über alle Museen von der von staatlichen Museen und vom preußischen Kulturbesitz, muss man wieder sagen, alles irgendwie sehr klassisch und wenig Mut zu mal irgendwie was einer modernen Ansprache. Hm. Also das tut mir dann immer so ein bisschen leid, weil da, ich meine, wenn man sich mal überlegt, was da für wirklich krass geile Kunstwerke hängen. Und das Einzige, was die Kunstwerke so von sich geben, ist halt irgendwie, sind halt so Piepstöne, wenn die Leute da irgendwie näher dran gegangen sind, weil dann die Alarmanlage angeht. Oft, ja. Also das finde ich dann immer so ein bisschen schade und ja. Aber nichtsdestotrotz sind die Objekte als solche, haben so viel, haben so viel Power irgendwie, dass man, also ja, würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr nach Berlin kommt oder in Berlin seid und da noch nie wart, auf jeden Fall hingehen. Ja, finde ich auch. Also ich finde, das ist, also von den, also die Gemäldegalerie mag ich auch, aber so von der Kunstepoche finde ich die total ansprechend, weil mir die, das ist halt nicht, irgendwie nicht zu modern und nicht zu so diese ganze, ja, also es ist genau die richtige Epoche von Kunst, die ich total inspirierend finde. Und ich bin gespannt, was sie daraus machen noch. Ich hoffe, dass die Dauerausstellung weiter, also sich entwickelt irgendwie, weil ich finde, da ist so viel drin. Und auch, was ich so finde, es ist so viel drin für jetzige Zeit. Deswegen war ich so begeistert von diesem, Nebeneinanderstellung von diesen Skulpturen, von diesem Kunstwerk, von dieser Filminstallation. Du meinst, da ist so viel drin für die jetzige Zeit? Ja, gerade in dieser Epoche, so vom Anfang des 20. Jahrhunderts, ist so viel drin, was immer noch aktuell ist an Themen und was die Künstler damals, das ist so zeitlos. Also es ist wirklich zeitlose Kunst, finde ich. Es ist gegenständlich, aber auch das Ungegenständliche ist halt einfach total relevant immer noch. Genau, Das hat mir, das möchte ich sagen, es hat eine Relevanz für heute und die möchte ich spüren auch in der Vermittlung. Und deswegen, ja, bin ich gespannt, was es noch wird, weil das ist ja jetzt nur der Anfang, glaube ich jetzt mal. Und nee, ich gehe auf jeden Fall nochmal hin. Nice. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich nehme mein Skateboard nächstes Mal. Ja, genau. Das ist eine Grundvoraussetzung. Das soll ich vergessen. Nee, ich bin so, bin ein bisschen hin und her gerissen, weil irgendwie, ich denke da, also du kommst da irgendwie an und das ist irgendwie dieses ikonische Gebäude und das ist irgendwie, wird immer wieder zitiert und Architektur, bla. So, und dann denke ich mir so, ja, also du gehst in diesen Keller runter und bist an diesem Nirgendwo-Ort, das könnte irgendwo sein, bei miesem Keller irgendwie, da hängen echt schöne Sachen rum. Hobbyraum. Genau, im Partykeller von Mies. Nee, da hängt alles mögliche rum und es ist alles irgendwie ganz spannend und vieles davon kennt man und man freut sich, wenn man irgendwelche Sachen wiederentdeckt, die man aus dem Schulbuch schon kannte und so. Und aber es ist halt irgendwie, das haut mich halt irgendwie nicht um. Also ich laufe dann da durch und hatte irgendwie eine gute Zeit, alles gesehen, so. Schön und gut. Ja. Und dann kommst du diese Treppe hoch und es ist Nacht und alles glitzert so. Und in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, so, ach, ja, jetzt verstehe ich das Gebäude. So, da macht das Sinn, da ist das irgendwie was Spannendes, da macht das was mit allem. Das kannst du woanders nicht einfach kopieren. So, das ist, dieser Raum arbeitet mit der Kunst und umgekehrt. Und in dem Moment, finde ich, wird es halt irgendwie spannend. Wenn ihr das, was ihr da ich sag's mal, im Keller gesehen habt, ja, geht, also sag ich jetzt mal, geht lieber in die Berlinische Galerie. Ich finde, die machen das irgendwie ansprechender, das ist auch ein bisschen muggeliger. Die auch die Wegeführung ist deutlich einfacher. Ja. Es ist irgendwie, die Sachen werden, finde ich, viel besser in Beziehung gesetzt, funktioniert irgendwie ganz gut. Und woran halt, finde ich, die neue Nationalgalerie, denke ich, ich sage jetzt mal, scheitert, ist Leute, die mit dem, die von nicht von sich auskommen, die da noch keinen Bezug zu haben, dass die da rausgehen und sagen, das war ja geil, da will ich mehr von, jetzt habe ich voll verstanden, um was es da geht. Mm. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ja. Ich glaube, die Stärke sind wirklich, oder werden es wahrscheinlich in Zukunft sein, auch gerade oben die Sonderausstellung. Ich glaube, das ist das Ding und auch dafür würde ich dann nochmal hingehen. Ja, oder, oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht, bitte. Ein Satz vielleicht noch zu, einfach nur, und was halt einfach, da haben wir am Anfang viel drüber gesprochen, alles außenrum, dieser ganze Unort da hinten, dieses mitten im Nirgendwo. Ich finde einfach, da muss die ganze Stadtplanung irgendwie umgedacht werden. Ich finde auch diese Straße, die da vorlang geht, was ist die Potsdamer Straße oder was ist das? Die gehört einfach dicht gemacht. So und dann halt einfach zu einem Boulevard, öffentlichen Ort alles radikal begrünt, wenn man sich überlegt. Also was ein Riesenbuhai das war, ja, dass die das Ding jetzt wieder aufmachen, die neue Nationalgalerie, und alle haben drauf gewartet. Nur um dann zu sehen, es sieht genau aus wie vorher. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, das ist halt, das ist kein Mehrwert. Und irgendwie, vor allem jetzt nicht in so Klimawandel und so weiter Zeiten, einfach jetzt einfach mal zu zeigen, wir haben es verstanden, wir machen was anders als vorher. Mhm. Das hätte ich mir echt gewünscht und deswegen bin ich so ein bisschen underwhelmed jetzt im Nachhinein. Und wenn der Ludwig das für eigentlich ursprünglich mal für Bacardi hergestellt hat, ne? So, bitte. Dann könnte man, was es ja auch schon gab, aber das könnte man ja auch nochmal ein bisschen weiterführen, irgendwie das Ding auch einfach mal für Veranstaltungen an den Start bringen. Ne? Also ich meine, 2015 gab es dann irgendwie, keine Ahnung, hat da ein Kraftwerk drin gespielt oder so. Ich meine, ne, ist auch wieder sowas. Aber Kraftwerk, also, auch eine Ikone der Moderne. Ja, genau. Das sind halt so die Klassiker, die dann, aber also da würde ich auch sagen, da hat dieses Gebäude halt, glaube ich, auch noch irgendwie super viel Potenzial, irgendwie auch mit Veranstaltungen mal in die Vollen zu gehen und so, ne? Da würde ich gerne mal hingehen, wenn da mal was ist, so was mir auch so ein bisschen entgegenkommt. Ich finde auch, die könnten uns mal zu so einer geilen Eröffnung einladen. Einfach. Ja, zum Beispiel. Bring auch ein Fläschchen Bacardi mit. Ja. Ich hatte ja mal ein Vorstellungsgespräch bei den Freunden und Förderern des von der Nationalgalerie. Die hatten mich auch zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Dann habe ich das aber nicht gemacht. Willst du die hiermit grüßen? Ja, ich grüße hiermit den Förderverein der neuen Nationalgalerie. Ja, und es war sehr schön mit euch, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich wollte Matthias noch ein Lob aussprechen. Ja, Lob, Matthias, auch von mir. Ja, aber weißt du warum? Natürlich, aber sag du erstmal. Weil er geschafft hat, Tickets für uns zu besorgen. Ja, oh ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das Ticket besorgen für die, das ist schwierig. Ich glaube übrigens, der Ticketshop der Staatlichen Museen zu Berlin, das ist eigentlich ein... Der wird von der Kosmoskatze geleitet. Ich glaube, das ist ein aktives Kunstwerk. So, das ist, da wird wirklich der Nutzer mit einbezogen. Der Shop jedes Mal ein bisschen anders. Ja. Der Wandel. Ich sitze auch davor, stelle mir immer Fragen. Ist die, vergeht die Zeit, während ich in diesem Shop bin? Ja. Ist mein Zeitfenster das der anderen? Ja. Man weiß es einfach nicht. Also wirklich, da habe ich so viel gelernt wie in der ganzen Ausstellung. Ja. Das ist doch schön, aber ja, gut. Also, dass du dann wenigstens die Sachen im Shop dann mal voranbringen. Also die innovativen. Ja. Genau. Cool. Dann sind wir schon am Ende, oder? Sind wir noch eine Rubrik am Ende? Fast schon am Ende. Matthias sagt noch, wo man uns erreichen kann, ne? Ja. Matthias, wo erreicht man uns denn? Man erreicht uns auf museumbug.net. Ist auch sehr übersichtlich. Das ist sehr übersichtlich. Eine sehr übersichtliche, fast schon. Ist wie ein Schlauch. Ja. Das ist eine Schlauchseite. Museum so ein Bauhausseite ist. museumbug.net/Schlauch. Nee, Quatsch. Die gibt's nicht, geht da nicht hin. Aber ihr könnt da zum Beispiel also Kommentare hinterlassen. Ihr seht alle Folgen, ihr seht, wie viele Downloads die Folgen haben. Ihr seht auch, wo ihr euch anmelden könnt über, also zum weltbesten Museumbug-Newsletter. Ja. Den findet ihr da auch. Und ihr könnt uns, wenn ihr uns direkt schreiben wollt, auch das machen bei Twitter. Da sind wir als Museumbugcast unterwegs, da findet ihr uns auch. Das werden auch immer mehr Leute, die da am Start sind, umso besser. Ja, genau, aber die, also da sind jetzt schon sehr viele Follower auf Twitter, ne? Aber die hören uns, da hört es ja nur ein Bruchteil von, ne? Es ergeht ein Aufruf an die, an alle Twitter-Follower und Followerinnen, die uns hier ihr nicht müsst hören. Den Podcast auch hören. Mit den Ohren. Und damit ihr, wir fragen dann ab, ob ihr uns auch wirklich bis zum ganz zum Ende gehört habt, weil ich löse jetzt auf, warum ich am Anfang gesagt habe, ist das euer Ernst? Und zwar, die Antwort auf die Frage war, Jörg und ich, wir fuhren ganz, ganz gemächlich auf der furchtbaren Leipziger Straße Fahrrad nebeneinander und hinter uns schreit ein Fahrradfahrer, ist das euer Ernst? Und dann habe ich leider erst im Nachhinein überlegt, ich hätte ja sagen können, nee, das ist mein Jörg. Das ist nicht mein Ernst, aber das ist mir natürlich erst später eingefallen. Und wir hatten uns gewundert über die sehr angespannten Berliner Fahrradfahrer. Das war ein Berliner, das war so ein Berliner Typ, ne? Der war ganz unentspannt. Ich bin ja in solchen Situationen immer so total schlagfertig. Schlagfertig. Ich bin überhaupt nicht schlagfertig. Und ich habe mir dazu mal irgendwann so gedacht, ich brauche so eine Universalantwort auf sowas. Und dann kam ich darauf, merkst du selber, ne? Und diese das hast du aber auch nicht gesagt. Das habe ich selber nicht gesagt. Da war ich dann wiederum, was habe ich denn nochmal gesagt? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, das, total tolle Geschichte. Ne? Jetzt wisst ihr meine Universalantwort für. Vielleicht habt ihr ja Universalantwort. Ja, habt ihr Universalantwort für. Schickt uns doch Universalantworten für Verkehrsraudis bitte zu. Ja, das, da könnt ihr, da helft ihr nicht nur uns, sondern der ganzen Nation. Ja, aber jetzt nochmal kurz, 2022 liegt ja vor uns. Das ist ja ein unentdecktes Land für den Museumsbug, ne? Museumbug. Da gibt es, ich finde, also wir sind ja im letzten Jahr, das wollte ich nochmal kurz sagen. Jetzt kommst du wieder auf letztes Jahr. Ja, ja. So eine Folge, die immer wieder von vorne anfängt. Das ist bei mir immer so ein Karussell. Jörg ist gefangen in der Zeitschleife. Wie bei Star Trek in jeder zweiten Folge. Nee, wir haben ja kläglich versagt, finde ich. Oder also wir haben ja eigentlich im Sommer angekündigt, wir wollten endlich mal ein Hörerinnen-Treffen machen, ne? Ah. Und das müssen wir jetzt dieses Jahr echt wirklich mal umsetzen. Mm. Auch wenn da irgendwie nur eine Person hinkommt. Vollkommen egal. Das sollten wir definitiv machen. Wir werden zeitnah, lege ich jetzt fest, einen Termin kommunizieren über diesen Podcast, über sämtliche Kanäle zum HörerInnen grillen auf dem Tempelhofer Feld, würde ich sagen. Am besten, also direkt im frühesten Frühjahr, damit das nicht mehr so lange dauert. Gut. Ja. Machen wir. Ja. Cool. Angrillen. Schön. Oh, das war schön mit euch in der neuen Nationalgalerie. Ja. Und es war schön mit euch jetzt hier zu plaudern oder dass ihr uns zugehört habt. Das war der Museum Bug. 29. Yeah. Und wir sehen uns 2022 noch öfter. Hören uns. Oh, das sehe ich schon aus. Ne? Das war's. Tschüss. Tschüss. Tschüss.